da. Wisst Bescheid. Ja. Stay high, glaub mir, täglich nur am Produzieren, ja. Ja, ja. Die Ratten wollen mich bremsen, lass mich nicht mehr provozieren, ja. Ja, ja. Ja, bleib mal lieber distanziert, ja, ja, ja. Stay high, ich hab das alles selber finanziert, ja, ja, ja, ja. Wenn es sein muss, ja, ja, dann blut ich auf. Sie haben zwar nix gerissen, doch sie ruhen sich aus. Ja, sie pumpen meine Mucke jetzt in jeder Stadt. 20.000 für ein Auftritt, doch ich stehne ab. Ja, nein, ich, nein, ihr seid nicht auf meinem Level, ey. Stay, stay high, so wie Engel, ja. Zu viel, zu viel, zu viel Qualm, ja. Ich guck jetzt zu, wie sie fallen, ja, ja, ja, ja. Ja, ich merke, ihr seid nicht zufrieden, ja. Denn ihr habt euch alle falsch entschieden, ja. Ja, ich kauf mir ein Haus in Tessin, ja. Mache Party so wie Charlie Sheen, ja, ja. Model Bitches wie Selena Gomez, ja. Bestell nur Steak, nein, keine Pommes. Nein, Geld ist nicht alles, mach dich gerade, Bro. Ich hör sie reden, dabei haben sie nichts zu sagen, Bro. Ja, ja, ja. Ja, ich bleibe lieber konzentriert, ja. Alles, was ich mache, funktioniert, ja. Ja, ich fühl mich so wie Zeus, ja. Fahre durch die Straßen in nem Rolls Royce, ja. Fahre durch die Straßen, dicker, gebe Gas, ja. Ja, wie ackern, ja, wie ackern, jeden Tag, ja. Dicker, nein, ich kenne keinen Schlaf, ja. Stay high, ja, ja, ja. Wenn es sein muss, ja, ja, dann blut ich auf. Sie haben zwar nix gerissen, ey, doch sie ruhen sich aus. Ja, sie pumpen meine Mucke jetzt in jeder Stadt. 20.000 für ein Auftritt, doch ich stehne ab, ja. Nein, ich, nein, ihr seid nicht auf meinem Level, ey. Stay, stay high, so wie Engel, ja. Zu viel, zu viel, zu viel Qualm, ja. Ich guck jetzt zu, wie sie fallen, ja, ja, ja, ja. Meine Augen zu vom Liegen, ja, ja, ja. Meine Ketten ganz in tauben Blutrubin, ja, ja. Ich komm in meinem Traum immer näher. Ja, ja, ja, ja. Neues Album, ja, ihr habt ihr was zum Lernen. Wisst Bescheid, ja. Harte Arbeit, dicker, viel im Stress. Ja, bin am Grenzen, dicker, wie die S. Ja, keine Hunde wollen mich testen, ja. Kein Problem, ich kauf ne Schuss, ich hatte Weste, ja. Kein Problem, ja, mir ging's the world, ja. 100.000 in der Tasche, nur durch Merch, ja. Nein, ich lass euch nicht mehr an mir profitieren, nein. Nein, euch bleibt nicht übrig, außer zu kopieren, nein, nein. Wenn es sein muss, ja, ja, dann blut ich auch. Sie haben zwar nix gerissen, ey, doch sie ruhen sich aus. Ja, sie pumpen meine Mucke jetzt in jeder Stadt. 20.000 für ein Auftritt, doch ich stehne ab, ja. Nein, ich, nein, ihr seid nicht auf meinem Level, ey. Stay, stay high, so wie Engel, ja. Zu viel, zu viel, zu viel Qualm, ja. Ich guck jetzt zu, wie sie fallen, ja, ja, ja, ja. Stay high, glaub mir, täglich nur am Produzieren.